1. Ersalt sorgfältig alga boat befolgen, die ichuk hute jeep, 1 etwas hinzuzufugen oder wegzunehmen. 2. Wenn ein Prophet oder Jemand, der Traum dutet, in ihr mit auftritt und ukein Zeichen oder Wunder ankündigt. 3. Und Diocese Zeichen oder Wunder tat sacklich eintrifft, waren die ihr gleichzeitig erfordert, last uns anderen gotten folgen und ihnen dienen, die bisher nicht kanntet, for, dann sollte den Wörten Diocese Propheten oder Traumas keinen Glauben schenken. Den Jahwe, ihr Gott, Pracht juk de Dirch festzustellen, aber in mit ganzem Hazen und ganzer Seel leert. 5. Ersalt ausschließlich Jahweh, Urim Gott, Folgen, in Furchten, sein Gebot halten, auf sein Stim Horen, im Dianen und im True Bleiben. 6. Dieser Prophet oder Trauma muss getotet werden, weil er Rebellion gegen Jahweh, Urim Gott, aufgerufen hat, der juk aus Ägypten befreit und aus der Sklaverei ferti. Aversucht, juk von dem Weg abzubringen, den Jahweh, ihr Gott, juk befohlen hat, auf dies Weise sollte das Bos aus ihrer mit entfernen. 7. Wenn dein Bruder, dein Sohn, dein Tochter, dein Frau oder dein engster Freund dich heimlich verführen und sagen sollte, last uns hinchen und anderen gotten dienen, gotten, die weder du noch dein vorfahren kann ten, 8. Seien es Gotter der Volke in ihr Nahe oder in Weiter Fern, von einem en der oder bis zum anderen, 9. Dann darfst du im Weder zustimmen noch gehorchen. Du sollst kein Mitglied mit im Haben, in nicht verschonen und sein should nicht verbergen. 10. Stattdessen musst du in Toten. Dein Hand soll die erste sein, die sich gegen in erhebt, im in zu Toten, gefolgt von den Handen des gesamten Volks. 11. Du sollst in Steinigen, bis stirbt, weil er versucht hat, dich von Jahweh, deinem Gott, abzubringen, der dich aus Ägypten, dem Land der Sklaverei, herausfordert. 12. Ganz Israel soll davon erfahren und sich fürchten, damit niemand mehr ein solche Graultat in ihr mit begett. 13. Wenn in einer ihrer Stadt die Jahweh, ihr Gott, juxum wohnsitz gibt, hort. 14. Das sich dort gewissenlos loot erhoben und die Bewohner ihrer Stadt werfet haben, in dem sie sagten, last uns hinchen und anderen gotten dienen, die nicht kennt. 15. Dann sollte sorgfältig nachfischen und grundlich unter suchen. Wenn sich bestätigt, dass dies Graultat tatsächlich in ihr mit begann gen word. 16. Dann must die Bewohner dieser Stadt mit dem Schwert toten. Ersalt die Stadt und als, was sich darin befindet, einschließlich ihres Wiebestands, wohlstandig vernichten. 17. Albut aus der Stadt sollt auf dem zentralen Platz sammeln und die Stadt mitsamt der gesamten Butt als Brandopfer für Jahweh, ihren Gott, verbrennen. Sie soll für immer ein Trümmerhaufen bleiben und niemals wieder aufgebaut werden. 18. Nichts von dem, was der vernichten gewählt ist, darf in ihrem Besitz bleiben, damit Jahweh seinen heftigen Zorn abwendet und juk Barmherzigkeit erweist. De Dirch werde juk in seiner Nade vermehren, y au es juren vorfahren geschworen hat. 19. Vorausgesetzt, hort auf die Stim Jahwehs, yours Gotts, und befoltel sein Gebot, die ichuk hute jeep, in dem tat, was in seinen Organ rectist.